Kundgabe 6477. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.02.1956. Der Weg zur Höhe, nicht ohne Jesus Christus. Es ist für euch Menschen nicht schwer, zur Höhe zu gelangen, wenn ihr euch nur mein Wort zur Richtschnur eures Lebenswandels nehmet. Wenn ihr mein Wort aufnehmet in euer Herz und danach lebet. Es kostet dies nur etwas Selbstüberwindung, ein Zurückstellen der eigenen Wünsche und Begierden um des Nächsten willen, ein Lösen von der materiellen Welt insofern, als dass sie nicht eure Gedanken beherrscht, sondern nur so weit genützt wird, wie es euer Erdenleben erfordert, um bestehen zu können. So wie es euch gelingt, die Ich-Liebe zu uneigennütziger Nächstenliebe zu verkehren, nehmet ihr stets mehr an Kraft zu, um nun den Weg nach oben mit Leichtigkeit zurückzulegen. Und dass euch die Wandlung der Ich-Liebe zur rechten Liebe gelingt, dafür bin ich gestorben am Kreuz und habe euch einen Gnadenschatz erworben, den ihr nur zu nützen brauchet, um nun auch ausführen zu können, was ihr euch vornehmet. Das heißt also, ihr brauchet nur zu mir in Jesus Christus zu rufen, dass ich euch die Kraft zur Willenswandlung vermittle, und sie wird euch zugehen unbegrenzt. Deshalb also müsstet ihr zuerst an den göttlichen Erlöser Jesus Christus glauben, an seinen Kreuzestod, der ein Barmherzigkeitswerk an euch war, und an die Menschwerdung eures Gottes und Schöpfers von Ewigkeit, der sich im Menschen Jesus verkörperte, um für euch dieses Barmherzigkeitswerk zu vollbringen. Denn erst, wenn ihr daran glaubet, nehmet ihr auch die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch. Ihr wendet euch im Gebet an Jesus Christus und erbittet euch seine Hilfe. Und dann werdet ihr wahrlich nicht mehr kraftlos sein. Euer Wille wird die Stärkung erfahren, die ihr benötigt, um nun mein Wort auch ausleben zu können. Und ihr werdet kein anderes Ziel mehr anstreben als die Vereinigung mit mir, die das Erfüllen meiner Liebegebote zur Folge hat. Ich verlange also nichts von euch, was unmöglich ist. Ich verlange von euch nur den Glauben an mich in Jesus Christus. Weil dieser Glaube euch dann alles gewährleistet, weil er euch vertrauensvoll das anfordern lässet, was euch mangelt. Kraft zum Widerstand gegen alle Anfechtungen und Kraft zum Aufstieg. Ohne diesen Glauben aber bleibet ihr ewig in der Tiefe. Und ihr huldigt der Welt und also dem, der Herr ist dieser Welt. Ihr werdet stets mehr die Ich-Liebe in euch großziehen. Ihr werdet an der Not der Mitmenschen unberührt vorübergehen. Ihr werdet niemals den anrufen, der allein eine Änderung eures Denkens und eures Willens begünstigen kann durch Zufuhr von Kraft. Der allein eurem Willen die Stärkung gibt, euch zu trennen von allem, was meinem Gegner angehört, und mich allein anzustreben. Vor dem Ende dieser Erde aber mangelt es den Menschen am lebendigen Glauben an ihren göttlichen Erlöser Jesus Christus. Denn die Menschen sind jeglicher Liebe bar, wenngleich ein jeder den Liebefunken in sich trägt und ihn nur zu entzünden braucht. Und viel Not ist dazu erforderlich, dass noch einzelne Menschen durch solche angeregt werden, Nächstenliebe zu üben. Große Not kann es noch zu Wege bringen, dass die Herzen der Menschen auftauen, dass sie ihre eigenen Wünsche zurückstellen und sich helfend betätigen. Und dann werden sie selbst eine Kraft in sich spüren, die ihnen zum Aufstieg verhilft, so wie sie nur guten Willens sind und die Liebeflamme in sich nicht ersticken, die hindurchgebrochen ist durch das Eis des Herzens. Die Not könnte für viele Menschen noch zum Segen werden, und sie wird als letztes Mittel angewandt bei denen, die mein Wort nicht beachten, das ihnen den Weg nach oben so klar aufzeigt, dass sie ihn finden müssten, wenn sie nur mein Wort annehmen würden. Anders als durch mein Wort aber ist ihnen nicht mehr zu helfen, wenn sie nicht hören wollen. Und darum wird meine Stimme noch einmal laut und vernehmlich ertönen für die Menschen, die der leisen Stimme ihr Ohr verschließen. Aber dennoch wird ihr Wille frei bleiben, denn auch meine laute Stimme kann ebenfalls an ihren Ohren verhallen und ohne Wirkung bleiben. Amen.